This is not for motherfuckers. This is Hot Marabu. Ja, hallo, hier ist Gabi Rückert und ihr hört Radio Marabu. Auf Sendung seit 1984. Der Sand von Rügen. Gabi Rückert und Ingo Costa sind derzeit im Studio und arbeiten an neuer Musik. Hallo, ich bin Ingo Costa und begrüße euch auf Radio Marabu. Augenblicke, die berühren, die dich verführen, die traumhaft. Termine gibt es auch. Am 2. Juli 2017 im Filmtheater Babylon zur 600. Ausgabe von Kofferradio mit Sigi Tross. Am 21. Juli Barber auf Rügen, kurz darauf Tiso zum Hafen-Traditionskonzert auch auf Rügen und Lankengranitz, die St. Andreaskirche, 19.30 Uhr am 26. Juli 2017. Juli Gesang. Der Körner liest. Ausgewählte Gedichte von und mit Hans-Peter Körner. Zwei kurze Frühlingsgedichte von Heinrich Heine. Es kommt der Lenz mit dem Hochzeitsgeschenk, mit Jubel und Musizieren. Dem Bräutchen und dem Bräutigam kommt er zu gratulieren. Er bringt Jasmin und Röselein und Veilchen und duftige Kräutchen und Sellerie für den Bräutigam und Spargel für das Bräutchen. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Vögel sangen, da habe ich gestanden, mein Sehnen und Verlangen. Watching you. Das Mädchen ist 14 Jahre alt, heißt Breeze Red Wine, nennt sich Breeze und covert Police, Every Breath You Take. Whitney covern jetzt Dolly Parton. Oh, Whitney mit Gonna Hurry As Slow As I Can, ein Dolly Parton Cover. Auf Radio Marabu in Guitar X, die beste neue Musik der Woche mit mir, Marcel Fischer. Sweet Stranger heißt unsere aktuelle Nummer 1 von Theo Hösel aus Essen und Rebecca Rain aus Australien. Eine Co-Produktion, die nur durch Radio Marabu entstanden ist. Die beiden haben sich nämlich über Radio Marabu kennengelernt. Mehr dazu in den nächsten 60 Minuten. Außerdem gibt es den Klassik-Tipp Andreas Ottensamer. Wir haben neue Musik von Procol Harum, die ja auch immer mit Klassik gearbeitet haben. Und wir kommen jetzt zu Dan Auerbach. Das ist der Sänger und der Gitarrist der Black Keys. Er kommt solo mit einer ausgesprochen fröhlichen Single Shine On Me. We got the power to be ringing the great bell out there above us. Urban von Blur mit seinem Nebenprojekt Gorillaz We Got The Power und jetzt Night Café, The Way of Larry. I know a couple of kids with the minds of passes and the jungle at the hips and the touch of cocaine makes them numb at the lips, it's true. I'm just the same, I'm out all the time with the sweet Mary Jane. She's cheering me out so I just won't complain, she's true. I must have made it a dozen times, I must have made it a dozen times, I don't care. She won't make me lose my mind, she won't make me lose my, it's the Marabu, Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. Schickes Ende, Royal Blood. Und das sind Goldfred mit Systematic, ihrer neuen Single. Marabu Ghost Classic, die CD-Vorstellung der Woche. Im Fokus Andreas Ottensamer, New Era, bei Decca im Februar 2017 erschienen. Auf seinem neuen Album New Era, seinem gleichzeitig ersten Album beim Label Decca, legt Klarinettist Andreas Ottensamer den Fokus auf musikalische Schätze des 18. Jahrhunderts. Wir hören Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann bzw. Karl Philipp Stamitz und Franz Danzi. Der 1989 in Wien geborene Andreas Ottensamer gehört einer Familie mit drei Soloklarinettisten an. Er ist seit März 2011 Soloklarinettist bei den Berliner Philharmonikern, während sein Vater Ernst und sein älterer Bruder Daniel Soloklarinettisten bei den Wiener Philharmonikern sind. Früh, wenn auch über einen kleinen Umweg, fand er zu seinem Instrument, der Klarinette. Mein Weg zur Klarinette war natürlich nicht weit, da mein Vater und auch mein Bruder selber Klarinettisten sind. Und so, dass in der Familie schon vorbeschritten haben. Es war trotzdem nicht von Anfang an klar für mich, dass ich die Klarinette wähle. Ich habe den Umweg gemacht über das Klavier und das Cello. Aber letzten Endes habe ich dann mit 12 Jahren, konnte ich mich nicht mehr zurückhalten und habe das Instrument meines Vaters ergriffen und mal die ersten Töne versucht. Andreas Ottensamer hat sich bereits ein reiches Repertoire erspielt. 2015 erhielt er den Echo Klassik in der Kategorie Instrumentalist des Jahres. Auf seinem neuen Album gehen wir auf eine kleine Reise in die Vergangenheit der Klarinette, die sich seit ihrer Entwicklung um das Jahr 1700 herum schnell unter den Komponisten zu einem beliebten Instrument entwickelt hat. Und das auch unter anderem bei Wolfgang Amadeus Mozart. My new album is about a very exciting time for the clarinet, early classical period, the Mannheim School. It's exciting how many composers this time inspired to write for the instrument, one of which is Wolfgang Amadeus Mozart himself. Das Klarinettenkonzert von Johann Stamitz in B-Dur ist eines der frühesten Klarinettenkonzerte der Musikgeschichte. Vater Johann und sein Sohn Karl Philipp Stamitz waren wichtige Vertreter der Mannheimer Schule, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einer der bedeutendsten Entwicklungsstandorte der Klarinette war. Insgesamt 11 Konzerte für Klarinette und Orchester hat Karl Philipp Stamitz geschrieben. Unterstützt wird auf New Era Andreas Ottensamer von seinen Orchesterkollegen der Berliner Philharmoniker. Oboist Albrecht Meyer und Flötist Emmanuel Pahü. Very dear to my heart is the fact that my colleagues and friends Albrecht Meyer and Emmanuel Pahü are joining on this album to play together with me. It's just something very special to work with musicians you are so close to, also personally. I feel it got the Berlin family a bit closer together in the end. Gemeinsam mit der Kammerakademie Potsdam wurde das hier ausgewählte Repertoire der Mannheimer Schule eingespielt. Eine wunderbare Platte, die wir den Marabu-Hörern nur ans Herz legen können. Und wer das einfühlsame, faszinierende Spiel von Andreas Ottensamer noch nicht kennt, sollte sich diese CD unbedingt zulegen. Thank you.

Matthäus Thun, Artikultur und Rebecca Rain. Nummer 1 auf Radio Marabu, Sweet Stranger. Sie haben sich auf Radio Marabu kennengelernt. Theo im Interview gleich. Maggie Rogers hier mit Alaska. I was walking through icy streams that took my breath away. Moving slowly through westward water over glacial plains. And I walked off you. Walked off and owned me. Owned me, oh my, I thought it was a dream. So it seemed. Bonnie and Clyde. And I'm HSR, and you're listening Radio Marabu. Philipp und ich bin Sänger der Band Trepto und ihr hört Radio Marabu. Ich streck meinen Kopf aus deinen Kissen in deinen Tag und leb hinein und schmeck die Nacht auf deinen Lippen. All das Wasser wird zu Wein und wir waren voll wie unsere Träume, voll von leeren Fantasien und Worten, die zu viel bedeuten für zwei Streuner so wie wir. Doch es ist schön, oh Evelyn, und es ist schön. Das Leben ist so schön und es ist schön. Mit dir ist es so schön und es ist schön. Das Leben ist so schön wie du. Geschichten, wie du sagst, dein Alltag ist ein Wunderland, in dem du ein Kaninchen jagst. Und all die Blicke voller Träume, all die Küsse schwer von dir und unter Decken eingerollt, versteck ich mich vom Zeitgefühl. Denn es ist schön, oh Evelyn, und es ist schön. Das Leben ist so schön und es ist schön. Mit dir ist es so schön und es ist schön. Das Leben ist so schön wie du. Ich wache auf und lache laut, erfinde Worte nur für dich. Und sie sind voll wie meine Träume, voll vor allem nur von dir. Und ohne dass ich dich hier wollte, will ich dich heute viel zu viel. Denn du bist schön, oh Evelyn, und es ist schön. Das Leben ist so schön und es ist schön. Mit dir ist es so schön und es ist schön. Das Leben ist so schön wie du. Oh, Evelyn. Radio Marabu, Gitter X am Telefon zum dritten Mal bei uns, Theo von Theos Tonartikultur. Ja, hallo. Es geht um die aktuelle Single Sweet Stranger zusammen mit Rebecca Rain. Und das Besondere ist, diese Single gäbe es ohne Radio Marabu gar nicht. Erzähl mal. Ja, das ist in der Tat wahr. Also ihr habt tatsächlich euer eigenes kleines Stückchen Radio- und Musikgeschichte geschrieben. Vielleicht kein riesiges, weiß ich nicht, aber ein gutes. Im letzten Sommer hatte ich ja diesen Titel echt jetzt bei euch in der Hot Rotation. Und da war Rebecca Rain mit Mick Evans gerade mit deren Titel irgendwie auf Platz 1 bei euch. Das war der Sommerhit, den ihr da hattet. Und dann schrieb mich auf einmal ein mir bis dahin unbekannter australischer fremder Mann an und sagt so, hör mal Theo, wir haben uns deinen Song angehört und dein Video angeguckt und wir finden diesen Stil, was du spielst, ganz cool. Solche Musik in der Richtung machen wir sonst gar nicht, sollen wir mal was zusammen machen? Und das ist ja sonst immer so die Standardfrage, wo du dann meinst, so, dann hörst du nie wieder was, aber dein, da war das anders. Wir haben uns dann viel hin und her geschrieben, erstmal. Gar nicht jetzt über einen speziellen Titel, sondern mehr über das Thema, was wir möchten, was Musik machen soll, was wir möchten, wie Musik wirken soll. Eben viel über diese auch Sprachgrenzen oder sonstige Grenzen überschreitende Wirkung, die Musik eben hat, weil das dann eben noch eine universelle Sprache ist. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch Mick, lass uns das doch zum Titel, zum Thema des Musiktitels machen, aber wir brechen das runter auf zwei Personen. Das war dann so der Anfang. Und dann kam dieses Duett zustande. Es wäre natürlich in jedem Fall bei Radio Marabu eine Nummer 1 geworden. Aber ich war begeistert. Es klingt sehr gut, musikalisch gut gelungen. Und vom Text habt ihr euch ein bisschen in eine Art Musikerfantasie hinein bewegt. Erzähl mal. Ja, das war dann eben die Idee, dieses sonst vielleicht etwas spröde Thema dann mit ein bisschen mehr Leben zu füllen. Also es gibt ja für Männer oder Frauen nichts Interessanteres als Männer oder Frauen. Das ist ja nun auf der ganzen Welt so. Und ich habe einfach gesagt, okay, wir entwickeln irgendwie so eine Kneipenszene, Musikerkneipenszene, und an einer Ecke steht irgend so ein Typ, der da fremd ist, und auf der anderen Seite irgend so eine Frau, die da voll in dem System drin ist, und die würden eigentlich ganz gerne irgendwie sich näher kennenlernen, aber wissen nicht so richtig, wie sie das auf die Kette kriegen sollen, und kommen dann nachher über den Weg oder Umweg der Musik dann tatsächlich sich näher. Und die Geschichte fanden wir so ganz lustig, und das ließ sich dann auch gerade mit dem Zweisprachigen gut umsetzen. Und ja, ich habe denen dann so ein Skript und ein Demo gemacht, hatte denen das rübergeschickt. Und dann haben die den Text von der Rebecca geschrieben, da habe ich ein paar Monate gar nichts gehört, weil die irgendwie in Südafrika auch dann mit der anderen Band auf Tour waren. Und dann Ende Januar kriegte ich plötzlich von denen einen Soundfile zurückgeschickt, und dann sagten die, ja, nimm mal bitte deine Stimme aus, wir wollen Anfang nächsten Monats veröffentlichen. Ja, und hast du dann geliefert? Ja, war da ein bisschen knapp in der Zeit, aber hat geklappt, ne? Jetzt ist es auf jeden Fall da, und ich frage, ist das eine einmalige Geschichte oder kommt noch was nach? Also wenn es einfach nach dem Gefallen geht und so nach der Sympathie und wie angenehm das war, mit denen was zu machen, dann kann da auch noch was nachkommen. Setzt natürlich voraus, man müsste dann auch noch wieder eine richtig gute Idee haben. Also einfach was zu machen, nur um was gemacht zu haben, das wissen eigentlich so alle, die so ein bisschen sich mit Tonartikultur oder mit mir auskennen, das mache ich nicht so. Aber wenn wir eine richtig gute Idee haben, einfach so vom Wohlfühlfaktor, mit denen würde ich jederzeit wieder was machen, ganz klar. Dann drücke ich mal die Daumen, und wir spielen es jetzt. Unsere Nummer 1, Theos Tonartikultur und Rebecca Rain, Street Stranger. Das ist auf echt doof. Die Bar ist staubig, doch das Bier ist kühl. Und die Bluesband spielt gut, sodass ich mich besser fühle. Frau, die da hinten in der Ecke steht, die hat sicher schon durchblickt, was in mir vorgeht. Ich würd's auch gern erklären, doch ich weiß nicht viel. Zu viele Leute um sie rum, wie umschiffe ich die? Watches me, he meets my eye. It feels so hot, I don't know why. Leave my friends and cross the floor. He's got me wanting more. Sweet strangers, set me free. Show me all the things you say to me. I don't know your words, that's fine. Tonight I'm gonna make you mine. Setz ich mich vor Fuß ans Klavier, und erfahrungsgemäß gibt das ein gratis Bier. Und plötzlich lehnt sie, da lässt sich an der Wand die schöne Fremde mit ner Gibson in der Hand. So bewegt sie sich auf, und plötzlich spür ich im Nacken einen leichten Hauch. Sie beugt sich ein wenig zu mir vor und singt mir dann leise ins Ohr. Sweet, sweet, sweet, Stranger, Theos Tonartikultur und Rebecca Rain. Mehr von ihnen hoffe ich. In den 90er Jahren war die große Zeit von TLC, Creep, Waterfall. Damit standen sie eine ganze Zeit lang ganz oben. Jetzt sind sie zurück zusammen mit Snoop Dogg. Die aktuelle Single Way Back. Radio Marabu, Gitter X mit Marcel Fischer. Ich verabschiede mich. It's been a long, long time coming. Ain't seen you around. Time keeps on passing. But you still my bitch. Can't tell us nothing. And it's nothing but a thing to pick up where we left off, yeah. Don't you ever think back on all that other shit we went. Up a 20 side, fishing, listen, reminiscing about the days of way back. Hey, where the ladies at? I need a fine one, top designer. Baby, can you help me find one? A real one, not a phony. I wanna own me, never leave me lonely. Be my tenderoni. 1 hour photo together, take a few flicks together. That'll last forever. Whether we do, you do, me too. See through it all, now creep with the dog. Don't let the raindrops stop ya, I got ya. This is so evolutionarily proper. Now what the future holds, no one knows. But the past is a blast, game overload. It's like good times, my favorite episodes. I'm just the same OG, giving y'all a little TLC. I like to think, when we were growing, and shit got tough, we kept it going. Out in the streets, no signs of slowing, yeah. It's still nothing but a thing to pick up where we left off, yeah. Don't you ever think back on all that other shit we went through. You know I remember, yeah. Don't you ever wish one day we could reminisce. Ich stelle euch meine beiden neuen Alben vor. Entstanden sind 21 Songs, Produktionen. Ich hatte eine super Zeit. Diesen Sommer hoffe ich, meine Vision von meinem Piano-Balkon verwirklichen zu können. Das heißt, ich stelle mein Holzpiano in meinen Bus, baue mir eine kleine Bühne, die ich ausklappen kann. Und dann fahre ich damit durchs Land, baue meine Bühne irgendwo auf und fange an, Klavier zu spielen. Der dritte Radio Marabu Turbulenz Monat auf Kurzwelle 6150. Radio Marabu Pure. Marabu Pure. Unsere Musikmischung, brandneue Tracks und handverlesene Klassiker. Verschiedenster Genres aus unserem Musikarchiv. Wow. 24 Stunden moderiert. Im Stream. Testet radiomarabu.de. Europe's Alternative Music. New sensation. Marabu.